Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 459, an Schiller. Zu Ihrer Gartenwohnung wünsche ich Ihnen Glück. Die Jahreszeit wie die Witterung ist außerordentlich schön, und ich hoffe, Sie bald auf Ihrem Grund und Boden zu besuchen. Den Verlust der vergangenen Tage konnten mir nur die iflandischen Abende ersetzen. Es ist übrigens für unser einen mit der Gesellschaft immer eine traurige Sache. Man erfährt was, aber man lernt nichts, und was wir am meisten, ja einzig brauchen, Stimmung, wird nicht gegeben, vielmehr zerstört. Lust zu einer Arbeit hat mir Iffland zurückgelassen. Er erfuhr, dass ich an einem zweiten Teil der Zauberflöte gearbeitet hatte, und bezeigte den Wunsch, das Stück für das Berliner Theater zu besitzen, mit einiger Lebhaftigkeit, sowohl gegen mich als andere. Darüber ist mir der Gedanke wieder lebhaft geworden. Ich habe die Akten wieder vorgenommen und einiges dran getan. Im Grunde ist schon so viel geschehen, dass es törig wäre, die Arbeit liegen zu lassen, und wäre es auch nur um des leidigen Vorteils willen, so verdient doch auch der eine schuldige Beherzigung, umso mehr als eine so leichte Komposition zu jeder Zeit und Stunde gearbeitet werden kann und doch noch überdies eine Stimmung zu was Besserm vorbereitet. Herr Thouret bleibt noch immer aus, da wir schon hofften, dass er mit Cotta kommen würde, und ich wünsche mich, sobald als möglich zu Ihnen hinüber zu begeben, denn die Tage fliehen ungenutzt hinweg, und man weiß nicht, wo sie hinkommen. Bei dem vielen Zeug, das ich vorhabe, würde ich verzweifeln, wenn nicht die große Ordnung, in der ich meine Papiere halte, mich in den Stand setzte, zu jeder Stunde überall einzugreifen, jede Stunde in ihrer Art zu nutzen und eins nach dem andern vorwärts zu schieben. Meyer hat seine Abhandlung über die Familie der Niobe vollendet, die sehr lobenswürdig ist. Ich bringe sie mit. Er ist zufrieden, dass wir seine Abhandlung über die Wahl der Gegenstände nach unserer Überzeugung modifizieren und auch vielleicht in Stellung der Argumente nach unserer Art zu Werke gehen. Wir lesen sie vielleicht nochmals zusammen durch, und dann wird ihr mit wenigem geholfen sein. Er ist gegenwärtig an den raffaelischen Werken und wird immer so weitergehen. Ich sehe schon ein paar Bändchen in kurzem vor mir, womit wir zum Troste des Buchhändlers diese ernsten und nach unserem Begriff guten Aufsätze würzen wollen, damit sie, wo nicht belohnt, doch wenigstens vergeben werden, sollen Sie erfahren, wenn ich komme. Für diesmal leben Sie wohl. Ich erwarte Herrn von Retzer und bin neugierig, wie sich die KK-Bücherzensur in Weimar ausnehmen wird. Leben Sie recht wohl mit Ihrer lieben Frau und den Kindern und genießen der schönen Morgen und Abende. Weimar am 9. Mai 1798. G.